Der Zorn hat dich behindert, das goldene Glück den Mann. Diese Klumpen werden nie wieder tanzen. Oh, wie traurig hier mein Mitleid an. Den aufgeschwemmten Seelenkater, das Sprachzentrum gestaut. Diese Luft bitte nicht atmen, die wird hier noch gebraucht. Reiß niemals an Tapeten, dem Druck hältst du nicht stand. Ich will gar nicht wissen, was er alles fand. Wie lange muss ich suchen, einen Platz für meinen Schlaf? Lehn mich an ihre Schulter, ein Geborgenheitsbedarf. Der feine Unterschied, Dinge, die man sich vornimmt und Dinge, die man liebt. Der feine Unterschied, Dinge, die man sich vornimmt und Dinge, die man liebt. Deine Mutter meint es ehrlich, dass sie im Alter auf dich baut. Nur Schmutz unter ihren Füßen, der Geruch scheint dir vertraut. Kannst deinen Kummer gern behalten, deine aufsässigen Qualen. Ja, diese Seife hilft auch gegen Brechreiz, doch wer soll das bezahlen? Beachten Sie diese Zeichen, machen Sie diesen Platz bitte frei. Haben Sie eine Nummer? Nein, die habe ich nicht dabei. Irgendwie mag ich das Rauschen dieser ekelhaften Stadt, in der ich an dieses Mädchen mein Herz verloren habe. Der feine Unterschied, Dinge, die man sich vornimmt und Dinge, die man liebt. Der feine Unterschied, Dinge, die man sich vornimmt und Dinge, die man liebt. Dieser Ehe.